Nachricht 2. Auf der Art Basel in Miami kam es durch das neue Kunstwerk von Maurizio Cattelan zu einem Eklat. Die Installation Comedian, die aus drei an der Wand befestigten Bananen besteht, erlangte bereits in den ersten Stunden nach der Eröffnung der Messe einen legendären Ruhm und avancierte in kurzer Zeit zu einem der meistgeteilten Fotos in den sozialen Netzwerken. Am Samstag, dem vorletzten Tag der Kunstmesse, wurde jedoch eine der drei für je 120.000 US-Dollar verkauften Bananen von einem Aktionskünstler verzehrt. Ungehindert vom Sicherheitsdienst nahm sich der amerikanische Performer David the Tuna die Banane von der Wand, schälte sie langsam, verspeiste sie vor den Augen des überraschten Publikums und kommentierte die Aktion in aller Seelenruhe mit den folgenden Worten: Kunstperformance. Hungriger Künstler. Auf diese Art und Weise lenkte er die weltweite Aufmerksamkeit auf Cattelans Arbeit und nutzte sie gleichzeitig für seine eigene Kunst. Anschließend veröffentlichte er die Aktion als Video in den sozialen Netzwerken und schrieb als Kommentar hinzu: Ich liebe die Kunst von Maurizio Cattelan und ich liebe diese Installation wirklich. Sie ist köstlich. Das anwesende Publikum reagierte begeistert, doch die Mitarbeiter der Galerie, die für die Ausstellung verantwortlich waren, konnten der Performance nur wenig abgewinnen. Dennoch blieb der Sprecher der Galerie gelassen. Er erklärte, der Tuna habe mit seiner Aktion das Kunstwerk keineswegs zerstört. Die besondere Idee des Kunstwerks sei die Banane und die könne schließlich jederzeit ausgetauscht werden. Tatsächlich vergingen nur 15 Minuten, bis nach der Tunas Performance eine neue Banane an der Wand hing. Die Galerie betonte in einem Kommentar zu dem Vorfall, dass die Sammler im Übrigen gar nicht die Banane, sondern lediglich die Rechte an der Idee des Kunstwerks erworben hätten. Für Maurizio Cattelan war es schon das zweite Mal, dass eines seiner Kunstwerke abhanden kam. Gerade einmal 3 Monate vor der Art Basel war seine 5 Millionen Euro teure, aus Gold bestehende Toilette aus dem britischen Blenheim Palace in der Nähe von Oxford gestohlen worden.